Kapitel 16. Der weise oberste Sowjetmann muss sich die Gegensätze und Widersprüche zwischen zwei kapitalistischen Staatssystemen nutzbar machen, indem man sie aufeinander hetzt. Lenin, vollständige Werkausgabe. Moskau. Zweite Auflage XXV, S498, 1. Bis 1939 hatte es keine allgemeine Wehrpflicht in der Sowjetunion gegeben. Nicht alle wurden in die Rote Armee eingezogen, sondern es wurde eine Auswahl getroffen. Das ist verständlich, wir sind ein friedliebendes Volk. Das Einberufungsalter lag bei 21 Jahren. Das wiederum ist unverständlich. Warum erfolgte die Einberufung nicht nach der Schulzeit mit 18 oder 19 Jahren? Danach hätte der Bursche seine Soldatenzeit absolviert und wäre frei. So aber konnte ein junger Mann bis zum 21. Lebensjahr einen Arbeitsplatz gefunden, eine Familie gegründet haben, und doch hatte er die Ungewissheit vor Augen, wird man ihn nehmen oder nicht. Niemand kann eine vernünftige Erklärung dafür nennen, warum man mit 21 Jahren eingezogen wurde und nicht schon früher. Dennoch lag diesem System ein tiefer Sinn zugrunde. Es war einem Staudamm im Fluss vergleichbar, der nicht alle durchließ, sondern nur einige, die übrigen wurden angestaut. Im richtigen Moment konnte man die allgemeine Wehrpflicht einführen, man muss sich nur einen geeigneten Vorwand ausdenken, und alle, die noch nicht gedient hatten, zu den Fahnen rufen. Was für eine Masse hatte sich da im Laufe der Jahre angesammelt? Dieser Moment war am 1. September 1939 gekommen. An diesem Tag wurde die allgemeine Wehrpflicht eingeführt, und man 194 begann alle, die früher noch nicht bei der Armee gewesen waren, einzusammeln. In jedem Einzelfall weckte die Einberufung eines erwachsenen Mannes zur Roten Armee nicht den Verdacht, dass ein großer Krieg vorbereitet werde. Man holt ihn zur Armee, die Familie weint, aber alle begreifen es, unser Wanja ist schon 30, früher hat er aus irgendeinem Grund nicht gedient, jetzt ist auch für ihn die Zeit gekommen. Damit man die Einberufung überhaupt plausibel machen konnte, mussten kleine, aber reguläre Kriege an den Grenzen geführt werden. Es war gut, wenn sie erfolgreich ausgingen, aber es war kein großes Unglück, wenn sie schlecht endeten. Die Einberufungen bedürften während der Konflikte und kleinen Kriege keinerlei Erklärungen. Konflikte aber ergaben sich am laufenden Band, ganz so, als habe sie jemand auf Bestellung organisiert, vom Chesansee bis zum Donaudelta und den uralten finnischen Wäldern. Und nun werden die jungen und die nicht mehr ganz so jungen Burschen einberufen, der Befreiungsfeldzug nach Polen wird vorbereitet. Doch nach dem Feldzug werden sie nicht nach Hause geschickt. Es folgt die Befreiung Finnlands und neue Einberufungen. Dann die Befreiung Estlands, Litauens, Lettlands, Bessarabiens. Und abermals neue Aushebungen, eine aufregende Zeit. Aber Stalin hatte noch eine Reserve, nach dem neuen Gesetz über die allgemeine Wehrpflicht war das Einberufungsalter von 21 Jahren auf 19 Jahre und für einige Kategorien auf 18 Jahre gesenkt worden. Und so wurden gleichzeitig alle 21-Jährigen, alle 20-Jährigen, die 19-Jährigen und in einigen Fällen auch die 18-Jährigen einberufen. Zu den damals Ausgehobenen gehörte auch mein Vater, er war 18 Jahre alt. Unsere langjährige Friedensliebe und das künstlich hochgesetzte Einberufungsalter hatten es ermöglicht, die Energie von Millionen Menschen wie hinter einem Damm aufzustauen. Jetzt öffnete Stalin die Schleusen. Und die angesammelte Energie konnte auf einen Schlag genutzt werden. 195 Zweiter. Jede Anstrengung kann nur von begrenzter Dauer sein. Je größer die Anstrengung, umso schneller verlieren wir an Kraft. Wollen wir den stärksten Mann der Welt fragen, wie lange er mit gestreckten Armen die 200 kg Gewichte über seinem Kopf halten kann? Wenn wir ihm nicht glauben, können wir es auch selbst ausprobieren. Ich führe das aus dem Grunde an, weil sich die gleichzeitige Einberufung von drei Jahrgängen, was noch nie vorgekommen war, und dazu die Einberufung all derer, die früher nicht gedient hatten, als doppelte Bürde für das Land erwies. Zum einen wurde die Wirtschaft dieser Arbeitskräfte beraubt, zum anderen mussten sie alle eingekleidet, mit Schuhwerk versehen, ernährt, getränkt, unterhalten und irgendwo untergebracht werden. Man versuche sich vorzustellen, wie an einem unvorbereiteten Ort auch nur 1 Million neuer Soldaten untergebracht werden können. Die Rote Armee hatte vor kurzem erst die Millionengrenze übersprungen, und plötzlich war sie zu einem Heer von vielen Millionen Soldaten angeschwollen. Die neuen Divisionen brauchten Kasernen, Stäbe, Schießplätze, Truppenübungsplätze, Lager, Kantinen, Clubs und noch vieles andere mehr. Meine Leser mögen sich ausmalen, was alles bei der Versorgung auch nur einer einzigen Division mit 13.000 Soldaten zu bewältigen ist. Doch die Hauptsache war, alle diese Divisionen, Korps und Armeen mussten bewaffnet werden. Die Aushebung von 1939 hatte riesige Ausmaße. Ein zweites Mal ließ sich ein derartiger Trick nicht wiederholen. In den folgenden Jahren konnte es nur die üblichen Einberufungen von Männern eines Jahrgangs geben. Mit dem Gesetz über die allgemeine Wehrpflicht vom September 1939 hatte Stalin eine gute Ausgangssituation für den Sommer 1941 geschaffen, in 2 Jahren würden alle Rekruten richtige Soldaten sein, außerdem würden noch die Einberufenen der Jahre 1940 und 1941 hinzukommen. Mit eben diesem Kader her konnte man einen Krieg beginnen. Nach dem Kriegseintritt wird man alle Befristungen streichen, und alle Einberufenen werden bis zum Sieg in der Roten Armee verbleiben, 196 ergänzt und verstärkt durch Millionen von Reservisten, die schon in früheren Jahren ihren Wehrdienst abgeleistet hatten, sowie durch die nachwachsenden jungen Burschen. Es ist undenkbar, dass Stalin und seine Generale nicht begriffen haben könnten, dass man im Herbst 1941 diese noch nicht dagewesene Masse an Einberufenen aus dem Jahr 1939 nach Hause würde entlassen müssen. Laut Gesetz vom 01.09.1939 betrug die aktive Militärdienstzeit bei den personalstärksten Kategorien der Wehrpflichtigen, Mannschaftsdienstgrade, Unteroffiziere und Offiziere bis zum Hauptmann der Landstreitkräfte, 2 Jahre. Demzufolge verstärkte die Masseneinberufung von 1939 die Rote Armee für die Dauer von 2 Jahren, aber im Herbst 1941 musste diese Stärke sich in eine abrupte Schwächung umkehren. Denn dann hat das Aufgebot von 1939 seinen Dienst getan, so wie das Wasser, das aus dem Stausee abgelassen wurde, und es wird nun von einem gewöhnlichen Einberufungsjahrgang abgelöst. Die Männer, die ihre Zeit abgedient haben, können von der Roten Armee nicht festgehalten werden, die Disziplin würde leiden. Nur ein Krieg gibt die Möglichkeit, Millionen Gedienter beim Heer zurückzubehalten und von ihnen Gehorsam zu verlangen. Wenn die Rote Armee nicht bis zum Herbst 1941 in den Krieg eingetreten ist, läuft die Ausbildung der 1939 Einberufenen ins Leere. Für ihren Unterhalt sind große Mittel aufgewendet worden, aber anschließend fahren die Soldaten nach Hause. Sie erneut zusammenzuholen gelingt nicht ohne großes Aufsehen und gewaltiges Unverständnis bei der Bevölkerung. Folglich hatte sich Stalin, als die Masseneinberufungen im Herbst 1939 erfolgten, als maximale Frist für den Kriegseintritt den Sommer 1941 gesetzt. Hätte Stalin seinen Angriff für 1942 geplant, würde er die Masseneinberufung 1940 durchgezogen haben. Den gesamten über viele Jahre hin angesammelten Vorrat an Rekruten nutzte Stalin vollständig und auf einen Schlag. Dafür gibt es nur eine Erklärung: Stalin hatte vor dem 1. September 1939 den Entschluss zu kämpfen gefasst und den Zeitpunkt für den Kriegseintritt bestimmt, vor dem 1. September 1941/197, das Gesetz war am 1. September 1939 erlassen worden, doch die außerordentliche Sitzung, auf der man das Gesetz beschloss, hatte Stalin im August zu dem Zeitpunkt anberaumt, als er im Kreml Ribbentrop die Hand schüttelte und einen Toast auf die Gesundheit Adolf Hitlers ausbrachte. Dritte, jetzt ist es aber wirklich höchste Zeit, mir entrüstet ins Wort zu fallen, der 1. September 1939 ist doch der Beginn des Zweiten Weltkrieges. Die weise kommunistische Partei und die Sowjetregierung waren schließlich auf jede erdenkliche Weise bemüht gewesen, den Krieg abzuwenden, und nur für alle Fälle hatten sie die notwendigen Maßnahmen ergriffen. Hinsichtlich der weisen Maßnahmen stimme ich mit meinen Opponenten völlig überein. Mich macht etwas anderes stutzig. Heute wissen wir, dass an diesem Tag der Zweite Weltkrieg begann. Aber damals wusste das niemand. Selbst Hitler hatte am 11. September keine Ahnung, dass der Zweite Weltkrieg ausgebrochen war. Am 3. September erklärten Großbritannien und Frankreich Hitler den Krieg. Doch selbst da machten sich weder Hitler noch die Regierungen von England und Frankreich Gedanken über einen Zweiten Weltkrieg. Ich habe mir die Mühe gemacht, englische Zeitungen aus jener Zeit, angefangen bei der Times, aufzuschlagen, und bezog auch im Amerikanische Zeitungen, einschließlich der New York Times, in meine Recherchen ein. Das Resultat war immer ein und dasselbe. Die Welt fasste damals die Ereignisse in Polen nicht als Weltkrieg auf. Erst viel später begann man im Angriff auf Polen den Anfang des Zweiten Weltkrieges zu sehen, aber zur damaligen Zeit schrieben alle Zeitungen, einschließlich der sowjetischen, über den deutsch-polnischen Krieg. Die Kriegserklärung Großbritanniens und Frankreichs wurde von allen als eine politische Deklaration aufgefasst. Am 5. September 1939 erklärte die Regierung der USA ihre Neutralität im deutsch-polnischen Krieg. Die amerikanische Regierung hielt sogar noch nach dem offiziellen Kriegseintritt Großbritanniens und 198 Frankreichs den Krieg nicht für einen Weltkrieg, ja nicht einmal für einen europäischen Krieg. Am 1. September 1939 ahnte man in keiner einzigen Hauptstadt der Welt, sei es in Warschau oder Berlin, in Washington, Paris oder in London, dass der Zweite Weltkrieg begonnen hatte. Das wusste man nur in Moskau und traf die dieser Situation entsprechenden Beschlüsse.